den über Berg und Tal. Da lebte einst vor Jahren der Riese Rübezahl. Die kleinen armen Leute ringsum im ganzen Land, die schützte er vor allem mit seiner starken Hand. Und wenn vom bösen Herrn ein kleiner Mann bedroht, dem half der gute Riese dann immer in der Not. Die guten Menschen alle vom Berg und dort im Tal, die liebten ihn von Herzen, den Riesen Rübezahl, den Riesen Rübezahl. Sorgen sein Tagewerk bestellt. Da kam vom Schloss herunter ein böser Grafensohn und brachte dem armen Bauersmann um seiner Arbeit Lohn. Als das der große Riese in seinem Wald gehört, hat er mit Blitz und Donner des Grafen Schloss zerstört. Noch jetzt in unseren Tagen denkt man so manches Mal, ach, gäbe es ihn heute noch, den Riesen Rübezahl, den Riesen.